नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। इति पीसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति स्वाखातो भगवता धम्मो संदीर्थिको अकालिको एहिपास्सिको औपनायिको चत्तं वेदिताब्बो विनुहि सुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो उचुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ठपुरिसपुङ्गला एस्य भगवतो सावकसङ्गो आहुनेयो पाहुनेयो दाक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्र लोकसा एवं बुद्धं सरन्थानं धम्मं संगं च भिक्खवो भयं वा चम्बितत्तं वा लोमहंसो नहे सति इति। सो गेस्टर्न Wir haben über Sila Parami, zweite Parami, gesprochen und in dem diese Parami für uns von sehr großer Bedeutung ist, indem wir besonders Samadhi Parami und Panya Parami betonen und diese Samadhi und Panya-Parami und alle Paramis, die dann Samadhi und Panya hier in der Theravada-Tradition, wir sprechen von Nekama-Parami, aber in dem Resultat von Nekama ist nichts anderes als Samadhi. Wir nennen es einfach Samadhi-Parami. Diese Samadhi-Parami und Panya-Parami, dann sind sozusagen Frucht von Dana. Und alle Paramis, die folgen, sind dann damit verbunden, mit diesem Frucht. Durch die folgende Paramis wird dann diese Frucht manifestiert. Wir kennen erfolgreich Virya, Kanti, Satya, Adhidhana, Metta, Upasama oder Upekkha eben. Nur indem wir Samadhi und Panya haben. Weil es so ist, dann wiederholen wir jetzt ein bisschen über, was wir gelernt haben über Sila und besonders in Bezug zu Nekama, was für uns von besonderer Bedeutung ist, indem wir hier in diesem Retreat Samadhi betonen. Und wir werden auch in den nächsten Tagen mehr ausführlich über Samadhi sprechen im Rahmen von Parami. Also Sila, wie wir schon erklärt haben, das Wesen von Sila ist Disziplin. Wir haben schon auch gesagt, nach der Lehre von Charyapitaka Kommentar, das bestimmt auch auf Mahayana Erklärungen oder Mahayana Literatur basiert ist, die mehr ausführlich die Bedeutung von dem Bodhisattva Weg, wie es in Jatakas erklärt wird, schildert. Wir haben schon erwähnt, dass in Charyapitaka Kommentar, genauso wie in Mahayana Literatur, so Asanga Yogacara Bhumi, das ist unsere Hauptquelle für den Weg von Bodhisattva, wird, so wie wir erklärt haben, Dana hat Praxis, hat ist in drei Aspekten aufgefasst. Aufgeteilt. Das haben wir erklärt. Vastu Dana, Abhaya Dana und Dharma Dana. Unsere Begierde werden, indem wir Dana Parami üben, werden dann vermindert und allmählich beseitigt durch diese drei Aspekte von Begierlosigkeit, was Wesen von Dana ist. Das heißt, Gabe von Sachen, inneren Sachen und äußeren Sachen, die uns gehören, also im weltlichen Wahrheit, weltliche Wahrheit, natürlich in überweltliche Wahrheit, nichts gehört uns. Dann die Gabe von Furchtlosigkeit, das nur möglich ist, wenn man Begierlosigkeit übt, weil Furcht kommt von nichts anderes als von den Begierden. Und dann die Gabe von Dharma, von der Wahrheit. Jetzt Sila ist auch in drei Aspekten aufgefasst. Alle Paramis werden dann auch in Charyapitaka, auch in der Mahayana-Literatur in drei Aspekten aufgefasst. Die Sila, das Wesen von Sila, wir haben schon erklärt, ist Disziplin, Samvara. Das ist das, was Sila macht. Indem wir Disziplin üben, wir üben Sila. Das ist also die Grundlage von Sila. Und was ist Disziplin? Wie erklärt zum Beispiel auch in Visuddhimagga, das Wesen von Disziplin ist nichts anderes als Chetana, Wille. Indem wir Sila üben, wir stärken unsere Wille zu dem Heilsamen und schwachen unsere Wille zu Unheilsamen. Ohne das wird der Geist keinen Zugang haben zu den höheren Zuständen von Disziplin, dass wir als Samadhi-Disziplin und Weisheit-Disziplin genannt haben. Also Disziplin als Wille hat zwei Aspekte, wie auch in Visuddhimagga erklärt. Charita-Aspekt und Varita-Aspekt. Erst sollte man Varita-Aspekt erwähnen, dann Charita-Aspekt. Varita heißt, dass wir vermeiden, kann man sagen, dass wir vermeiden das Unheilsame. Das Unheilsame wird, wie wir schon erklärt haben, in den 10 Akusala Kammapata, die wir schon gestern erklärt haben, 3 mit Körper verbunden, 4 mit Sprache und 3, die wichtigsten dann, mit dem Geist. Wenn man vermeidet die schlechten Taten von Körper, Sprache und Geist, übt man dann diesen Varita-Aspekt von Disziplin. Dann Charita-Aspekt ist, dass man, indem man Unheilsame vermeidet, entwickelt man das Heilsame, also das Gegenteil, die 10 heilsame Taten von Körper, Sprache und Geist. Dadurch dann bekommt man Freude und Kraft. Freude und Kraft auch in dem, dass man in der Wahrheit lebt, in dem Moralität und Wahrheit man nicht trennen lässt, man nicht trennen kann. Indem je mehr man diese Disziplin im Sinne von vermeiden das Unheilsame und entwickeln das Heilsame sich übt, desto stärker wird man, indem man sich der Wahrheit nähert. Wenn man sich der Wahrheit nähert, bekommt man, das ist die Lehre von Jatakas, alles im Sinne von Weltlichen und auch im Sinne von Überweltlichen. Und wie wir schon gesagt haben, die Lehre von Bodhisattva, die Lehre von Mahayana ist, dass man lernt, die 2 Weltliche und damit man wohl für die anderen konsequent machen kann, man verschmilzt die beiden Aspekte in ein weltliche und unweltliche und überweltliche Weisheit und Samadhi in der Lehre von Bodhisattva allmählich schmelzen in ein Gebiet, ein Welt, ein Geschmack, von sogenannter Soheit. Indem man durch Disziplin im Sinne von Charita und Varita sich Wahrheit nähert, dann bekommt man alles im weltlichen Sinne und auch im überweltlichen Sinne. Im weltlichen Sinne wird man dann, indem man Punya, Verdienst hat, bekommt man alle gute weltlichen Sachen, die sich die Menschen wünschen, wird man dann ein Beispiel für die anderen, was der Bodhisattva immer versucht zu sein. Und dann auch bekommt man die Weisheit, die hinaus aus dem Leiden der Welt herausführt. Na prima. Na, ich dann erzähle keine gute Geschichte, damit wir das illustrieren. Es gibt sehr schöne Jataka, die heißt Sila Vimamsa Jataka. In Jataka gibt es viele, viele Sila Vimamsa Jatakas. Das ist eine von den vielen. Und in diese Sila Vimamsa Jataka, unser großer Held, der Bodhisattva, wird als ein Brahmane geboren und in Taxila alle Wissenschaften studiert, wie es Sitte war für die guten Brahmanen, bei einem berühmten Lehrer. Und der berühmte Lehrer ist bekannt in ganz Indien als sehr weiser Mann. So, er hat viele, viele Schüler. Und indem unser Bodhisattva besonders intelligent ist, wird er natürlich sein Lieblingsschüler. Jetzt, der Lehrer hat eine besonders schöne Tochter. Und es ist die Sitte in Indien, dass wenn sie Mahabharata gelernt haben, gelesen haben und so, dass der Lehrer gibt seine Tochter zu dem besten Schüler. Das geschieht doch heute. Das ist ganz normal. Und das geschieht nicht nur in Indien, auch in Japan zum Beispiel. Wo ich ein klein bisschen auch Ausbildung gemacht habe als Zen-Mönch. Noch heute, wenn die Mönche Ausbildung machen, dann der Lehrer gibt zu dem beliebten Schüler, er gibt dann seine Tochter und gibt ihm Tempel, wo er dann mit das ist der Bodhisattva-Weg. Noch heute ganz üblich. So, dann der gute Vater, große Lehrer, Brahmane, dann sagt den Schülern, jetzt meine Tochter ist im richtigen Alter, in Indien 16, damals, jetzt ist die Zeit, dann, lieber Schüler, damit ich sie gut schmücken kann, schmücken kann, bitte, er sagt, geht ihr nach Hause und ihr müsst stehlen, die wertvolle Sachen, aber nur, ich wiederhole, nur so, dass es niemand sieht. Wenn jemand es sieht, dann ich kann es nicht akzeptieren. Dann die Schüler gehen nach Hause und bringen verschiedene Sachen. Und alle bringen viele, viele Sachen, weil sie alle nach der Tochter der Lehrer sich sehnen. Nur unsere Bodhisattva kommt mit leeren Händen. Und der Lehrer sagt: Na, lieber, warum hast du nichts gebracht? Und der Bodhisattva sagt: Lieber Lehrer, es gibt keinen Platz auf dieser Welt, wo man das Böse nicht sieht. Kann man so sagen? Deswegen, ich konnte nie, ohne dass jemand das sieht, etwas nehmen, weil es ist unmöglich. Sie haben uns unmögliche Aufgabe gegeben. Und der Lehrer freut sich wie ein Kind und gleich gibt ihm die Tochter zur Heirat, schmückt sie mit Millionen Schmuck. Und dann freut er sich sehr, dass er seine Lehre richtig verstanden hat. Also durch Sila bekommt man, das ist ein Beispiel dafür. Man bekommt in der Welt alles, was man sich wünscht und auch im letzten bekommt man auch die Freiheit des Geistes, was das Größte ist, zu erreichen. Viele, viele Beispiele, aber wir lassen die Jatakas jetzt ein bisschen, wieder erkläre ich etwas, dann können wir fortsetzen. Na, also, indem man die Silas übt, Sila übt im Sinne von Disziplin. Der nächste Aspekt wird man auch dann imstande sein, zweiter Aspekt von Sila, das wir erklärt haben, diese Kusala Sangaha, wird man imstande sein, Heilsame zu sammeln. Das ist zweiter Aspekt von Sila. Die Disziplin führt dazu, dass man Heilsame sammelt. Indem man Heilsame sammelt, was ist die Folge dann, besonders für Bodhisattva von größter Bedeutung? Die frühere immer Disziplin führt dazu, dass man heilsam sammelt. Ohne Disziplin, auch wenn man Gabe gibt, auch wenn man sich um heilsam bemüht, heilsam wird keine starke Saat haben. Auch wenn man Millionen gibt, wenn man keine Disziplin hat, wird es nicht von großen Verdienst Wert sein. Wert. Wert. wert, von großem Wert sein. Es wird nur von großem Wert sein, wenn es mit Disziplin verbunden ist. Nur dann kann man wirklich kräftige, heilsame Taten sammeln. indem man auch allmählich, so wie der Bodhisattva, die Fähigkeit erwirbt, die unglaubliche, starke, heilsame Taten zu tun. Und dann kommt der dritte Aspekt von Sila, das ist Sattva Artha Kriya, nichts anderes als die Sila im Sinne von Tätigkeit für Wohl der anderen, kann man so sagen? Zum Wohl. Zum Wohl der anderen. Also durch Disziplin wird man imstande sein, die kräftige, gute Taten zu sammeln. Indem man die kräftige, gute Taten sammelt, wird man dann imstande sein, effektiv zur Wohl der anderen Wesen zu wirken. Egal, das ist jetzt die Lehre von Jataka, egal ob man ein Tier ist, ein Tier ist, oder ein Mensch oder ein Gott, dieselbe Prinzipien sind da. Durch eben indem man Sila übt, wird man immer und immer dann mehr an weltlichen Vorteilen und weltlichen Vorteilen, die weltliche Vorteile entwickeln können und auch diese Kraft der Wille, dass man dadurch erwirbt oder bekommt, dazu anwenden, dass man dann für Wohl von vielen arbeiten kann. Deswegen, wenn der Bodhisattva, indem er so Sila geübt hat, wenn der Bodhisattva dann Nekama übt, wenn er Nekama übersetzt? Entsagung übt, dann können so viele Wesen folgen. Nicht nur in diesem Leben, als er Gautama Buddha war, haben ihm so viele Wesen gefolgt. In früheren Leben genauso. Durch die Kraft seiner Persönlichkeit, dass er durch Silas entwickelt hat, haben ihn unzählige Wesen gefolgt in Entsagung. Dann dass diese kräftige heilsame Taten, dann tat der Bodhisattva, das ist wichtig für die Lehre von Jatakas, in allen Gestalten, als Tier, als Naga, als der große Schlange, Schlangenkönig, als der Suparna, als der Adler, nicht Adler in der Schweiz, aber Adler in Indien, in allen möglichen Gestalten hat er dann seine Wille zu Heilsamen und zu Wohl der anderen dann verstärkt. Ohne Wille, dann in diesem Sinne, ohne starke Wille, dann in diesem Sinne keine wahre Sila. Indem man Sila konsequent übt, wird die Wille immer stärker. Indem die Wille immer stärker wird, die Übung von Samadhi und von erlösender Weisheit wird immer tiefer und tiefer. Und indem der Bodhisattva diese Übung von Samadhi und von erlösender Weisheit immer in Zusammenhang mit Sila bringt, dann erwirbt er diese Möglichkeit, so viele Wesen zu beeinflussen. Das macht er dann in allen Gestalten. Und indem man, wie ist die klärste Manifestation von dieser Fähigkeit von Stärke des Geistes in die Sila, Stärke der Sila manifestiert sich eben, das ist auch sehr klar in den Jatakas erklärt, durch die Fähigkeit, sich nicht zu ärgern. Was immer passiert, der Bodhisattva lernt, durch Stärke, dass er durch Disziplin erwirbt, er ärgert sich nie. Und wenn er sich ärgert, er ärgert sich nur für ein Bruch der Gedenksprozess. Bruchteil der Denkprozess. Er wendet sich sofort ab. Soll ich eine schöne Geschichte erzählen? Na prima. Was ist gute Geschichte dafür? Na gut. Wie heißt diese Jataka? Ich habe vergessen. Chula Bodhi Jataka. Jetzt habe ich das. In Chula Bodhi Jataka, der unsere große Held, was macht er? Er wird als in große Milliardär Brahmane Familie geboren, weil er viel Dana geübt hat. Dann, er natürlich hat diese Gewohnheit, Dana zu üben, und er ist der einzige Sohn von einem Milliardär, Freund von dem König. Und weil er so schon lange sich in Dana und Sila geübt hat. Er hat die Eltern, als nachdem er alle Künste gelernt hat, wollen ihn heiraten, aber er hat kein Interesse. Er will los. Nekama. Na, was machen wir mit ihm? Fragen die Eltern. Dann sagen sie ihm, liebe Söhnchen, das geht nicht, du musst doch heiraten, du bist der einzige Sohn. Du, das kannst du uns nicht machen. Und indem er natürlich loyal für die Eltern ist und liebt die Eltern, dann sagt er, okay, ich werde mich heiraten, aber Voraussetzung ist, ihr sucht für mich in Indien, das ist die Sitte, die Eltern suchen die Braut, die Braut. Ihr sucht für mich eine Braut, die so aussieht. Dann, weil er Künste gelernt hat, er zeichnet eine Frau, die wie Nymph aussieht, dass sich nicht so leicht in dieser Welt finden lässt. Dann denkt er, naja, jetzt vielleicht habe ich Chance. Na, dann diese Millionärfamilie schickt Leute in, überall in ganz Indien, weil sie so viel Geld haben. Überall schicken sie Delegationen in Suche nach, so zeigen sie in den Dörfern und in den Städten, haben sie so jemanden gesehen? Niemand hat sowas gesehen. Dann endlich in einem Dorf, ah, wo haben sie gesehen? Das ist doch unsere, die Tochter von unserem da Brahmanen, der heißt so und so, die ist so schön, die kennen wir natürlich. Und dann, sie führen die Delegation zu der Tochter, dann natürlich so eine Familie heiraten, da sind sie sehr zufrieden, sie ist im richtigen Alter. Dann aber die Tochter auch, es ist keine gewöhnliche Frau, sie hat im früheren Leben auch so wie, sie ist so schön, weil sie auch im früheren Leben schöne Eigenschaften geübt und sich bemüht, den anderen, sie war immer, den anderen hat sie geholfen. Dann, indem sie ähnlichen Charakter hat, dann die zwei, wenn sie sich treffen, sie sagen, meine Liebe, jetzt wir leben zusammen, aber wir leben nicht als Mann und Frau. Wir leben wie Freunde, wenn meine Eltern tot sind. Dann, sie erlebt, unser großer Held erlebt mit einer Frau wie Nymphe, schön, und nicht einmal sieht er sie an mit Begierde, so wie der ähnliche Geschichte in den Kommentaren über den großen Schüler von Buddha, Mahakasapa, ungefähr selbe Geschichte. Der hat auch sich solche, in den Kommentaren, ungefähr selbe Geschichte über Mahakasapa. Dann, die Eltern sterben. Was macht der gute Bodhisattva? Alles gibt er weg und zieht in Hauslosigkeit. Und dann sagt er, meine Liebe, erst zieht nicht in Hauslosigkeit, erst sagt er, meine Liebe, jetzt meine Eltern gestorben, du nimmst alles, was wir haben da an Besitz, das gehört dir, bewirtschafte das gut, bye bye, ich gehe jetzt. Aber Liebe, das kannst du mir nicht doch antun. Ich muss unbedingt mit dir zusammen. Ich habe kein Interesse für diese Sachen. Was du gekotzt hast, wie soll ich das einschlucken? Gute Deutsch. Was du gekotzt hast, wie kann ich das einschlucken? Na prima, sagte. Na gut, dann gehen sie beide in die Himalayas. Unser großer Held, als er geboren war, ging nach Süden, aber normalerweise alle nach Norden, Himalaya. Da leben sie in Himalaya, glücklich als Asketen zusammen. Üben sich in Samadhi. Aber wie üblich, sie brauchen Salz und Säure. Da, ohne das kann man nicht leben. Dann nach gewisser Zeit gehen sie nach Banaras und gehen zu betteln und leben in dem Palast. In dem Garten von dem König. Na, der König, sie gehen betteln und leben da. Und der König, mal mit seinem Wagen fährt vorbei, sieht diese schöne Frau. Und was passiert, brauche ich nicht zu erzählen. Sein Herz klopft. Und er fährt zurück nach seinem Palast, aber hat keinen ruhigen Schlaf, interessiert sich für keine Frau. Er nur denkt an diese Asketin, dass er so kurz gesehen hat, er kann das nicht aushalten. Dann, was macht er? Weil er ein König ist, er geht da mit seinen Leuten und er nimmt sie einfach zu sich. Er fragt erst den Asketen, lieber Freund, wer ist diese Frau für dich? Und er sagt, lieber König, er kann nicht sagen, das ist meine Frau. Es ist nicht Frau im Sinne von wahre Frau, dann er sagt, das ist meine Dienerin. Dann er sagt, okay, deine Dienerin. Na komm, komm, er nimmt sie und mit Kraft, er will sie nähen, nicht gehen, er nimmt sie und fährt zu Palast. Und der Bodhisattva, nur einen sehr kurzen Blick auf ihn, und dann sieht er andere Richtung. Dann natürlich diese tugendhafte Frau, obwohl der König will sie für erste Gemahlin, sie hat gar kein Interesse, sie ehrt sie, gar kein Interesse, sie wird nicht mit ihm sprechen und so, dann er schämt sich, weil dieser König, was wir dann am Ende von Jataka lesen, ist niemand anderes als der gute Ananda, der so bekehrt wird. Es ist nicht zufällig, dass wir die Leute treffen, die wir treffen. Wir waren schon mit denen schon lange, lange befreundet. Das ist die Lehre von Jatakas. Und der gute König dann schämt sich. Wir haben schon erklärt, die Ursache von Sila ist Scham. Und er mit Er bringt dann die Frau wieder zurück, entschuldigt sich und gibt große, große Ehre dem Bodhisattva. Und dann fragt er, lieber, der Bodhisattva ärgert sich überhaupt nicht. Und dann er belehrt ihn in Sila. Er nimmt es dann Silas von ihm und er wird sein Schüler. Und dann er fragt ihn, liebe Freund, damals, als ich deine Gefährtin, oder wie sagt man? Ja? Gefährtin weggenommen habe, warum hast du nichts gesagt? Warum hast du, warst du weggeschaut? Dann er sagt, lieber großer König, für einen kleinen Augenblick hat in mir geschah in mir ein Ärgergefühl, ein Ärgergefühl. Deswegen ich durfte nicht sowas mir, ich durfte nicht meine Augen mit anderen Augen treffen. So hat er sich geschämt, dass für so kurze Augenblick hat in ihm noch kleines Gefühl von Ärger entstanden. Und er hat sich auch entschuldigt und zieht in die Himalayas wieder zurück. So hat der Bodhisattva Sila geübt. Indem er große moralische Kraft erworben hat, klein Ärger, das ganz in an Platz war, hat er gleich unterdrückt, ohne es zu Keim, zu nicht mehr, zu Ankura, zu Keim werden lassen. Dadurch wird der Bodhisattva der Keim von Buddha, der nicht mal ein Samen von Ärger in sich hat. Deswegen, er hat so große Kraft von Metta. In seinem Geist, Metta und Karuna werden ohne Objekt. Alle Wesen in jedem Augenblick und nicht nur alle Wesen, alle Welter sind in seinem Geist eingeschlossen. So hat er geübt auch, als er Tiere war. Sehr berühmte Geschichte, die man sieht auch in Tempeln in Tibet und so. Als er Wasserbuffel war, der Bodhisattva. Wasserbuffel? Buffel. Wasserbuffel. Na prima. Als er Wasserbüffel war, dann, was hat er gemacht, der gute Bodhisattva? Ein, eine Affe, die sehr frech war, freche Affe, hat auf ihn gesprungen und auf ihn hat gepinkelt, Gott gemacht, gesprungen in seine Ohren, hat Holz genommen in seine Ohren, hat sie Holz gesteckt. Und der gute Bodhisattva Wasserbüffel, was macht er? Überhaupt nichts. Er steht einfach da und er lässt nicht, dass nicht mal ein klein bisschen Ärger in ihm aufsteht. Und er denkt nur mit Mitleid, diese freche Affe, wenn sie ihn mit einem anderen verwechselt, sie wird bestimmt sterben. Und das genau macht sie, diese freche Affe sieht einen anderen Büffel, steigt auf seine mit seinen Hörnern, er tätet sie gleich. Ohne, und deswegen, was der Bodhisattva spürt, als Affe so mit ihm spielt, ist nur Mitleid. Das ist nicht leicht zu üben so. Und dann haben wir so viele Geschichten, wir haben schon erwähnt, wo der Bodhisattva, König der Nagas, der Schlangen wird, Bhuridatta Jataka, Champeya Jataka, was noch, Sankha Pala Jataka, viele, viele Jatakas. Der Bodhisattva wird der König von den Nagas. In alten Indien haben sie die Nagas besonders verehrt. Das waren die, überall gab es Altaren für die Nagas. Das waren so wie der chinesische Drache. Sieht es aus, große Schlangen, die besonders giftig sind und besonders kräftig. Und die auch leben unter Wasser und dort haben sie große Paläste und Schätze. Diejenigen, die Mahabharata oder andere indische Literatur gelesen haben, wissen schon, dass die Nagas, die waren besonders berühmt für ihre Schätze. Die hatten Paläste aus den Juwelen, Brillanten und so. Und wenn jemand Mensch mit ihnen befreundet war, wurde er reich wie was? Reich wie? Was sagt man auf Deutsch? Aus wie? Wie König, hm? Na, okay, noch reicher ein bisschen. Die Tage passt du. Na, was macht diese Naga damit, weil er lebt in solchen Umständen mit solchem Reichtum? Und mit so schönen Naga-Mädchen, Naga-Mädchen, besonders schön. Die wechseln sich dann in schöne Frauen, Naga-Mädchen. Wenn jemand Naga-Mädchen gesehen hat, er kann, wenn er Gelüste hat, er kann nie vergessen. Viele Geschichten, wie so. Und was macht der gute Bodhisattva, indem er da in diesem Palasten aus den Juwelen lebt und mit Gefolge von diesen schönen Naga-Mädchen, dann er kann nicht richtig Sila üben. Nicht, wenn man zu viele Zerstreuungen hat, kann man nicht gute Sila üben. Na, dann was machen die Nagas? Die gute sittenhafte Nagas, was machen sie? Sie kommen dann zu uns, zu den Menschen, dann in der Nähe von Teichen oder in der Nähe von Seen, dann üben sie ihre Uposatha Silas. Morgen haben wir Chance. Sie gehen zu dem See, schwimmen gehen, vielleicht finden Sie ein Naga-Mädchen. Ich weiß nicht. Na und was passiert? Natürlich, wenn er da so liegt, dann er macht sich bemerkbar, obwohl er versucht, sich zu verstecken. Es gibt immer Leute, die so große Wesen sehen. Manche sind gut, verehren ihn, aber manche sind sehr schlecht. Und es passiert ihm das sehr Schlechte, er hat Pech und wurde von schlechten Leuten gefasst. Und was machen die? Schlechte Wesen, entweder die in Indien gibt es eine Kaste von den Schlangen. Schlangenfänger, nicht Fänger, Ahindaka. Ahindaka ist, die nehmen die Schlangen und lassen, wenn sie in Indien gelebt haben, dann, wenn es ein Fest gibt oder eine Festigkeit, sie haben immer große Schlangen, die tanzen. Und Beschwörer. Na prima. Genau so. Der Schlange Beschwörer, Schlangenbeschwörer packt ihn oder schlechte Leute packen ihn. Und was macht der Schlangenbeschwörer? Er mit Mantra erzählt ihn, dann eröffnet seinen Mund, obwohl dieser König Naga hat solche Kraft und solche Gift, dass er kann gleich ganze Stadt täten damit. Er macht nichts, er lässt sich seinen Mund öffnen. Da gibt er gewisse Kräuter, dass er bewusstlos wird. Dann er macht ihn klein, indem er ihn alle Stück bricht, dann damit er in seinen Käfig kommt, und dann geht er zählt, indem er ihm gibt gewisse, dass er nicht zubeißen kann. Was gibt denn? Maulkorb, nicht Maulkorb. Ja, drinne, dass er nicht. Dann er gibt ihm hier solche. Und dann er nimmt ihn, geht von Stadt zu Stadt und lässt ihn tanzen und so in dem so große Schlange. Und dann er bekommt so viel Geld, dass der wird Millionär gleich. Aber der gute Schlange lässt sich das gefallen. Und dann wird er immer befreit, entweder von seiner Gemahlin oder von einem guten Mann, der Lösegeld für ihn bezahlt, oder von dem König und so weiter. Und dann die Leute, die ihm geholfen haben, dann führt er in seinen Palast und gibt alle möglichen Reichtümer, die man sich vorstellen kann, und alle möglichen Freuden, Sinnenfreuden, die man sich vorstellen kann. Deswegen, wenn Sie einen Nager sehen, bitte, bitte, seien Sie nett. Sie werden millionenmal gelohnt. Also auf jeden Fall, was wichtig ist, was für uns von Interesse ist, dass unsere Bodhisattva übt sich unzählige Existenzen in diese Kraft von Disziplin, das sich dann in Gewaltlosigkeit manifestiert. Die Kraft der Disziplin sich manifestiert in Gewaltlosigkeit. Das ist die Größe von Sila im buddhistischen Sinne. Durch Gewaltlosigkeit dann wird allmählich der Bodhisattva alle Feinde überwinden und sich alle Tugenden aneignen, nicht anverleiben. Und dann im letzten Ende auch perfekte erlösende Tugend, die mit Allwissen verbunden ist. In Jatakas wieder, wir kommen zu einer guten Geschichte, oder nicht? Zu viel schon? Nein. Nein. Wir wollten eigentlich noch zur Meditation. Dann gibt es Sanjiva Jataka. Sanjiva Jataka, Sanjiva, diejenigen, die Mahabharata gelesen haben, wissen, dass es der Wagenlenker, Sanjiva, der Wagenlenker von dem König Dhritarashtra. Ja. Und hier der Bodhisattva wird der König von Banares. Und er wird sehr bekannt in ganz Indien als sehr tugendhafter König. Und der König von Kosala, was ist neben Staat von Banares, ist auch bekannt als tugendhafter König. Dann die zwei Könige treffen sich auf einer schmalen Straße und der Wagenlenker von dem König von Kosala sagt: Lieber Freund, gib weg. Jetzt hier drinnen in Wagen ist der tugendhafte König von Kosala. Also gib weg mit dir. Der Wagenlenker von dem König von Banare sagt: Lieber Freund, in diesem Wagen sitzt der König von Banares. Wie kann sich jemand mit seinem Tugend vergleichen? Dann die beiden Könige hören das und dann sie treffen sich und dann sagen: Gut, lieber Freund, wer mehr tugendhaft ist, der gibt den Weg. Dann sagt der König von Benares, na, lieber Freund, wie übst du Tugend? In der Tat, das ist Gespräch zwischen den Wagenlenkern, aber die Könige zu hören. Dann der eine Wagenlenker sagt, unsere König, wenn er zähmt die Stärken mit der Stärke, er zähmt die Guten mit Güte. So groß ist unser König. Niemand kann ihn in diesen Tugenden übertreffen. Der Wagenlenker von dem König von Benares sagt, lieber Freund, unser König, er zähmt diejenigen, die nicht Wahrheit haben, mit Wahrheit, Dhamma, diejenigen, die böse sind, mit Gute, also mit Güte, also los aus dem Weg. Wir fahren fern. Dann der Wagenlenker von Kosala beugt und sagt, liebe Freund, weg für dich. Also Gewaltlosigkeit ist dann die höchste Tugend. Und die kommt dann durch Sila, das wird geübt in diesen drei Aspekten, als Disziplin, Zwecks, Sammeln von kräftigen, guten Taten und Sammeln von kräftigen, guten Taten, Zwecks, kräftige Tätigkeit zur Wohl der anderen. Das ist dann Bodhisattva Sila. Diese Sila dann wie ist es verbunden mit Nekama? Es ist verbunden in Nekama mit Entsagung. Indem, wenn man so Sila übt und so kräftige, gute Qualitäten sammelt, wenn er die Ursache von Nekama, so wird erklärt, in den Schriften, was ist die Ursache von Nekama? Die Ursache von Nekama ist Samvega. Wie übersetzt man Samvega? Dringlichkeit. Na prima. Genauso, die Dränglichkeit. Dringlichkeit, nicht Dränglichkeit. Dringlichkeit. Es ist dringend. In Sanskrit, Vich ist mit Geschwindigkeit verbunden. Man muss. Die Ursache von also von Nekama, von Entsagung, ist Dringlichkeit. Das ist, diese Dringlichkeit ist für jeden. Dann die Ursache von guter Meditationspraxis ohne dieses Gefühl von Dringlichkeit wird man nie imstande sein, tief in die Praxis von weltlichen und überweltlichen Samadhi, was die Frucht von Entsagung ist, indem man, wir haben schon erklärt, dass die Frucht von Entsagung ist Samadhi. Samadhi gibt es viele verschiedene Sorten, aber besonders weltliche und überweltliche Samadhi. Wie wir schon gesagt haben, die weltliche Samadhi wird meistens mit weltlichen Konzepten geübt. So wie Konzept von Einatmen und Ausatmen, Konzept von Farben, von Elementen und so weiter. Vorsichtig, hier spricht man von Konzept von Elementen, nicht Elementen. Nur Konzept von Elementen im Sinne von Kasina, Übung und so weiter. Und dann in Samadhi in überweltlichen Sinne ist, dann Samadhi von Leerheit, von Animita, von Zeichenlosigkeit und von Begierdelosigkeit, kann man sagen. So wird übersetzt, diese drei. Für einen Bodhisattva, der Bodhisattva weggeht, dann schmelzen sie sich dann in Einheit. Dadurch dann spricht man in Mahayana von, obwohl die weltliche Samadhis, die acht Samapatis, die Grundlage ist für Samadhi, man spricht von unzähligen Samadhis, indem Praxis von weltlichen und unweltlichen in dem Wege von Bodhisattva schmelzen in ein. Das ist diese Auffassung, von der wir gesprochen haben, von Soheit. Jetzt für damit man erreicht überweltliche Samadhi, natürlich muss man Vipassana üben. Ohne das ist nicht möglich. Und Vipassana heißt nichts anderes als die Einsicht in Vergänglichkeit als wahre Natur der allen Phänomenen in der Welt. Nur so kommt man dann zu Erlösung, das dann eng verbunden ist mit überweltlichen Samadhi. Wir werden noch darüber sprechen. Jetzt betonen wir, dass die Dringlichkeit als Ursache für weltliche und auch überweltliche Samadhi, für einen Bodhisattva muss dann zusammengeführt werden mit dieser Praxis von Sila, das auch im Sinne von den drei Aspekten von Sila, auch im Sinne von Sammeln von Heilsamen und für Sammeln von kräftigen Wohltaten zum Wohl der anderen. Das ist wichtig. Deswegen, wenn der Bodhisattva geht in Hauslosigkeit, übt Entsagung, er kann so viele Menschen beeinflussen. Wenn wir Entsagung üben, können wir nur wenige Menschen beeinflussen, indem wir wenig Verdienst haben, kann man so sagen. Also der Weg von Bodhisattva ist, dass er muss beide Weisheit und Verdienst zu optimale Blüte zu optimale Wachstum, zu maximale Wachstum bringen. Wenn er nur Verdienst gibt, der auf Dana und Sila basiert ist, wird er bessere Zustand von Existenzen erleben können. Auch im tierischen Zustand wird er sehr kräftige und schöne König der Tieren, auch im menschlichen Zustand wird er König oder Universalmonarch oder Millionär, Brahmin, was sich die Menschen wünschen. Aber ohne Weisheit, das auf Nekama basiert ist, er wird nicht von Leiden befreit. Deswegen muss man beide üben. Das ist der Weg von Bodhisattva. Das wird illustriert durch sehr schöne Geschichte. Soll ich das noch erzählen? Von zwei Freunden. Das ist findet man in Pragya Paramita Shastra. Es ist auch auf Jataka-Geschichte basiert. In der Zeit von vorigen Buddha, von Buddha Kassapa, gab es zwei gute Freunde. Diese zwei Freunde sind dann Mönche geworden, beide. Einer hat sich große Mühe gegeben, Meditation zu üben, aber er gab keinen Wert, diese Verdienste zu sammeln oder gute Taten zu sammeln. Er kümmerte sich nur um Meditation und in Weisheit und hatte kein Interesse, den anderen zu helfen. Andere aber gab sich nicht Mühe in der Meditation, aber er tat immer gute Taten für die anderen. Immer sehr eifrig für Dana, immer sehr eifrig für die Sila-Gelübde, aber ohne Meditation. Na, was geschieht? Die sind gestorben und der eine wird als der königliche Elefant, sagt man, der Staatelefant, als Staatelefant geboren, weiße, große Elefant, das an den besten Essen, viel besseres Essen als die Menschen. Er bekommt das Beste, weil er Mangalahati ist. Er ist, was wir erklärt haben, er ist Segnen-Elefant. Segnens-Elefant für Staat. Dann wird er am besten Sachen von Staat gefuttert. Der andere wird geboren in sehr arme Familie, aber gleich zieht er in Hauslosigkeit und wird er ein Arahat, indem er sehr eifrig setzt fort seine Meditation. Er wird sehr schnell ein Arahat. Und dieser Arahat dann, indem er nicht viel Verdienst geübt hat, er hat immer Schwierigkeiten, seine Almosen zu sammeln. Nicht so wie bei uns in Metavihara. Wir haben große Verdienst geübt. Dann er ist sehr vielmals ist hungrig, er ist schmal und nicht schmal, er ist dünn wie was? Dünn wie eine Schakal auf dem Friedhof. Und er so geht, zieht in die Stadt und geht dann diese Stahl von dem staatlichen Elefant vorbei, um seine Almosen zu sammeln. Und weil er gut Meditation geübt hat, gut Samadhi geübt hat, er hat übernatürliche Kräfte. Parachitanyana, er kann gleich sehen, die Denken und Vergänglichkeit, Vergangenheit von anderen. Er sieht da den Elefant, ah ja, das ist mein alter Freund. Dann er geht gleich zu ihm und der Elefant auch erkennt ihn, indem er ihn erklärt. Und so, dann sie sind so glücklich wieder zusammen. Dann der Elefant gibt ihm die gute Sachen, die er bekommt. Dann der Arahat belehrt ihn und dann sind sie wieder gute Freunde. Also, was lehrt uns diese Geschichte? Man muss beide, Verdienst und Weisheit üben. Nur dann wird man zu optimale Bedingungen kommen können. Und deswegen, wenn der Bodhisattva in mehreren Leben, in mehreren Jatakas, wird seine große, dass er diese große, sein Nekama, sein Entsagung heißt große Entsagung. Warum heißt es große Entsagung? Indem, wenn er Samvega Dringlichkeit erfährt, er dann kann diese Dringlichkeit vermitteln zu unzähligen Wesen. Das hat er in diesem Leben gemacht, als unsere Lehre, unsere Zeit, der Gautama Buddha. Und das hat er in so vielen anderen Leben genauso geübt. Der Bodhisattva, wenn er sieht, zum Beispiel, wie der Tau im Netz von einem Spinnennetz verschwindet, gleich als Prinz zieht er in Hauslosigkeit, aber Tausenden folgen ihm, wenn er als Mahajanaka, der Prinz Mahajanaka ist erklärt aus, die Gipfel von seiner großen Entsagung. Als Mahajanaka, als der Prinz, König Janaka von Mithila, von Videha, als er sieht, wie ein Mangobaum von so schmeckhaften Früchten, das er genossen hat, dann er hat genossen diese schmeckhafte Früchte und danach, nach ein paar Tagen sieht er, weil die Früchte sind so kostbar, er sieht die in seinem Garten derselbe Baum, das so schmeckhafte Früchte, indem er diese schmeckhafte Früchte produziert hat, wird er von dem Menschen, alle Äste werden gebrochen. Nach ein paar Tagen dann nur Äste und Blätter, alle fehlen, zu er der Baum sieht, so wie geplündert. Und nebenbei, er sieht einen anderen Baum, der keine Früchte hat, der so schön aussieht und so prächtig dasteht. Dann denkt der gute König Janaka, ah ja, wenn man an weltlichen Dingen hängt, wird man immer gebrochen. Wenn man sie verlässt, wird man dastehen wie dieser prächtige Baum. Und dann zieht er in Hauslosigkeit. Und wie und welchen Umständen erfahren wir morgen, heute? Heute so viel. Und morgen fangen wir an mit Nekama als Samadhi. Weil dazu nehmen wir auch das gute Beispiel von dem König Janaka. Okay, dann jetzt Pause. Smile. Thank you.